HR2 Kultur. Cluster. Kontexte neuer Musik. Herzlich willkommen. Die heutige neue Musiksendung ist ganz dem 1980 geborenen Komponisten und Aktionskünstler Johannes Kreidler gewidmet. Kreidler bezieht sich in seinen Arbeiten mit Aplomb und Überraschung auf eindeutig Gegenwärtiges, auf Aspekte und Fragen von heute. So vertont er den freien Fall der Aktienkurse im Zuge der Finanzkrise, lässt Musiker auf Autobahnraststätten konzertieren oder heuert Komponisten aus Billiglohnländern an, um Plagiate seiner eigenen Musik kostenminimiert produzieren zu lassen. Überhaupt geht es Kreidler in seinen Kompositionen immer wieder um eine Musik mit Musik, um das Bearbeiten und Überschreiben bestehender Soundfiles, die mit live gespielten kombiniert werden. Für HR2 Kultur hat Michael Repan den streitbaren Künstler in Berlin besucht. Durchdekliniert von 12 Instrumentalisten in 12,5 Minuten. Der 1980 geborene Komponist Johannes Kreidler erhebt hier die schiere Quantität zum ästhetischen Prinzip und führt damit eine in der zeitgenössischen Musik ungebrochen wirksame Praxis ad absurdum. Die Klangrecherche, die beharrliche Suche nach vermeintlich unverbrauchten Klängen für ein doch beträchtlich in die Jahre gekommenes Instrumentarium. Mit seinen 3300 Klängen kommentiert Kreidler diese Art akustischer Bastelarbeit mit einem provokanten Abgesang. Hier wird nicht sensibel ausgetüftelt, sondern abgefeiert. Ein Klang pro Achtel ohne eine einzige Wiederholung. Mit dieser enzyklopädischen Abhandlung macht Johannes Kreidler auf eine Paradoxie aufmerksam, die in der neuen Musik immer deutlicher zum Tragen kommt. Standard der Klangerzeugung sind nach wie vor die klassischen Instrumente, ungeachtet der Grenzen und Redundanzen, an die die kompositorische Arbeit in diesem Feld stößt. Ein nicht geringer Teil gegenwärtiger Kompositionen erschöpft sich somit im Handwerklichen, in der Ausstellung ihrer Machart. Im Zentrum steht das Bemühen, einen durchaus fragwürdigen State of the Art zu demonstrieren, sinnfällig gemacht in der kunstfertigen Variierung eines Materials, das irgendwann einmal als fortschrittlich galt. Kreidler dagegen hat kein Interesse daran, zum x-ten Mal auf Entdeckungsreise hinter den Steg zu gehen, um dem Katalog klanglicher Novitäten womöglich den ein oder anderen Eintrag hinzufügen zu können. Stattdessen nimmt er die Resultate jahrzehntelanger Klangrecherche als gegeben und gebrauchsfertig an. Also es gibt von Picasso den Satz, ich klaue durchaus, aber nur da, wo es überhaupt was zu klauen gibt. Und ich würde heute eher sagen, ich komponiere schon, aber auch nur da, wo es überhaupt was zu komponieren gibt. Und was ich nicht selber komponieren muss, was schon verfügbar ist, das nehme ich einfach. Also für mich war es so ein Moment der Erkenntnis, als ich mal am Computer saß und irgendwelche Schallwellen wieder zusammenprogrammiert habe. Und dann ist mir aufgefallen, eigentlich habe ich vom Computer schon 100 GB an Schallwellen und ist da nicht schon irgendwo eine dabei, die mir da viel dienlicher wäre, als noch selber irgendwas Neues da zusammenzusetzen. Und so ist mir immer mehr aufgegangen, dass eben an Klängen zum Beispiel ist eh schon alles da und auch an größeren Zusammenhängen, finde ich, kann man sich da durchaus bedienen. Das mag jetzt vielleicht gar nicht so neu wirken, weil mein Güte, Remix sozusagen gab es vielleicht schon bei Händel, aber ich glaube, dass heute doch eine andere Situation ist, weil man tatsächlich das medial alles zu Hause hat und das einfach auch kennt. Also ich glaube, früher gab es immer noch den Fall, man wusste doch von vielem nicht und hat manchmal auch das Rad neu erfunden. Aber heute ist einfach alles vorhanden. Ich glaube, in 10 Jahren hat man dann auch ein Computerprogramm, mit dem man schon auf Knopfdruck lachen manche Geräuschfelder und fernihausche Texturen sich kurz machen kann. Insofern, man kann die Dinge, die man da braucht, einfach einsetzen, glaube ich. Das Einsetzen von bestehender Musik spielt in Kreidlers Kompositionen eine zentrale Rolle. Wobei es weniger die Errungenschaften von Lachenmann oder Fernihau sind, die er in seinen Stücken anwendet. Vielmehr bedient er sich in erster Linie aus dem Pool einer Musik, die uns alltäglich umgibt, das anonyme, austauschbare Mediengeräusch des Mainstream-Pop. Aus diesem Genre greift Kreidler Versatzstücke heraus, fragmentiert und kollagiert sie, unterzieht sie digitalen Manipulationen und kombiniert sie mit live gespielten Instrumenten. Ziel ist, über die Zweckentfremdung zu neuen Kontextbildungen zu gelangen, zu einer im originären Sinne neuen Musik. Die Idee ist dann, dass man eben Fetzen nimmt, nur wo dann fast nicht mehr erkennbar ist, dass es ein fremder Anteil ist oder wo es genau davon abhängt, ob das 6 Millisekunden oder ob es 11 Millisekunden lang ist. Genau in diesem Spektrum wird dann was erkennbar und das wiederum kombiniere ich mit so ganz kleinen Punkten von Instrumenten, die dazu live spielen, dass es eben genau an dieser Grenze der Wahrnehmung stattfindet, wo man dann was als Objekt erkennt und wo das einfach doch nur ein Klang ist, wo nicht gleich so ein Fenster aufgeht, woanders hin. Oder dass ich extrem filtere, dass da eigentlich nur noch eine Frequenz draus herausscheint und lauter solche Sachen, die ich dann tatsächlich wieder dran komponiere. Und was da dann als Medium zugrunde liegt, da ist sehr viel dafür dann einsetzbar. Kompositorische Arbeit bedeutet für Johannes Kreidler demnach die schöpferische Enteignung von Bestehendem, eine dekonstruktive Arbeit, die vorgefertigte Musiken ihren angestammten Umgebungen entzieht. Ziel ist dabei aber gerade nicht die bunte Collage im Sinne eines postmodernen Allerlei, nicht das affirmative Crossover von Zitaten oder Allusionen. Kreidler geht es darum, ein instabiles, brüchiges Netz aus musikalischen Objekten zu schaffen, das die Trivialität von seichtem Pop ebenso einschließt wie avancierte Strukturmodelle neuer Musik. Also da stecken schon Satztypen drin, die in der neuen Musik auch schon vorhanden sind, also dass man da ein punktuelles Feld hat oder eine Klangfläche. Also ich sage auch, ich verwende eigentlich ganz viele Techniken der neuen Musik der letzten 50 Jahre, nur dass ich dann einzelne Töne durch Soundfiles auch ersetze. Ja, oder dass statt einem einzelnen Pizzicato ist es halt ein ganz kurzer Fetzen aus Rockmusik oder so. Und dadurch besteht die Wirkung von dieser Technik der neuen Musik und gleichzeitig steckt da so ein Widerhaken drin oder stecken da Verweise aus dem Konzertsaal hinaus und aus dem Bereich von neuer Musik einfach heraus. Dekonfabulation heißt ein Stück aus dem Jahr 2008, in dem Kreidler sein ästhetisches Konzept erstmals in aller Ausführlichkeit ausgearbeitet hat. Bei dem Stück Dekonfabulation, da habe ich sozusagen wie ein Kompendium, habe ich mal so ganz viele Techniken, die ich mir selber erarbeitet habe, die ich eben unter dem Label Musik mit Musik entwickelt habe, habe ich da mal zusammengebracht, wo ich habe Live-Instrumente und ich habe zugespielte, bestehende Musik und die versuche ich zusammenzubringen. Und es ist nicht einfach nur so eine symbolistische Collage, wo jetzt irgendein, meinetwegen, Song von Beatles kommt, so wie es Bernd Alois Zimmermann früher eingesetzt hat und da kommt eine ganz bestimmte Textstelle, die jetzt ihm da wichtig ist, sondern wo ich wirklich versuche, mit ganz kompositorischen Techniken, eben durch verschiedene Arten von Fragmentierung oder Filtern oder Transpositionen oder Übereinanderschichtung, lauter solche Techniken, die man eigentlich so aus der neuen Musik kennt, die eben angewandt auf Klangdateien und die, wie man die kombinieren kann, wiederum mit Live-Instrumenten. Dazu gibt es auch noch eine Stimme und eben auch entsprechend Sprachsamples dazu. Das habe ich da mal abgehandelt in einem langen Stück. Thank you. Bob Stieb. Sich eben an das andere Bär-Center mal per Ruhi. Mich ist zu. Sag gleich. Psychologie ist schneller als wir die Hütte. Wenn Redlichkeit welcher nicht auf deutscher Riemen ist günstige Urteil. Peter? Doch. Sag bloß nicht. In Gott darauf berechnet die Präsent. Perfesione mehr sein als das. Sofort ege mit der wenigste notorisch. Orthogene Dippel. Perbuter der Zukunft, Maledi, Seperle, Zimbabwe, Bergolden, Siti, Bonste, Dem, O, Birgit. Sofort ege, me, der wenigste notorisch. Orthogene der Bell. Perbuter der Zukunft, Maledi, Seperle, Zimbabwe, Bergolden, Siti, Bonste, Derm, O, Birgit. Weiter Gimperter die. Da, da. Rosma. Ich bin nicht bereit, die Ressourcen, die hinter jedem Einzelnen dieser hochbegabten Journal und Erwachsenen stehen, brachliegen zu lassen. Sie auch weiterhin als Idioten zu behandeln. Das hätten Sie doch wissen müssen, dass... Mann, Pronomen, den Sie Herrn, ja, fast nicht sagen fest nach... Schaffts. Ja, die, ne, D.O.S. Herr Nox. Ah, derselbe, der nächst, na, ja, Mensch. So kraftvoll man so kann Herzelle mit der Satio, Remikon, Zimo, Paradis, Linne. Kommen Sie, ne, ta, Mila, Petteke, mein Sohn, Privat, kann verzieh, recht mich so. Mandesimo, mit dem über das kann ich top. Mühsamen ab, ab, und hier spielt ein Schlag. Petribu, Joe, Tom, das ist mehr Tom, aber das ist doch mehr. Ich nahm den 2 Uhr. Aber Hilse, nein, so, hui, Motto kann doch, er wie Tom, aber ich doch. Hilse, nein, hast du nicht, Poirot, ich habe das alles gelesen, Joe, ich nicht. Hilse, muss man denn alles Tom? Tege, oh, so hat es doch, etwa gestern oder heute, Leute, nein. Poirot, Tom, mein, Joe, Bescheidenheit kann ich mir nicht leisten. Andere können sich Luxus nicht leisten. Der Goldsitz, sehr hin, Ehrkette, Men, Sutare, Perschonung, Mann, Tom, Hilse, Mutter, gekauft, hätte, Pa, Ba, ja, adäquat oder chaotisch. Nein. Nee. Pi, pa, po, pipi, sondern ta. Komm, ta, ta, ta, ta. Quaro. Pa, Sog, komm, pa. Zero da Seré, mach Gold ins Herz, da Sinte, Konte an der Beckettliste, Sinf, Irana, Fisch gut. Sonderbar, falls es immer noch keine, Thomas hat gesagt, jetzt? Nein, ich heiße Pontermittel, kenn Reis, ab, Gießkannen halber sind es, Sonne nie. dann. Partierholz ist Öl, er hat Salz, Salz, Gas, Do, Da, Sein, er hinkt, Uhr, nicht Rad, B, klingt, Pop, 1, Fuß, Bild, Aub, Gel. Das ist sicherlich ein Punkt, der in der neuen Musik immer mehr zum Überdruss führt. Das Handwerkliche wird alles immer noch feiner und noch toller und ähnelt sich deshalb aber auch alles immer noch mehr, ohne dass eigentlich da wirklich noch ein Mehrwert aus dem individuellen Stück herauskommt. Und dann muss man sich erstmal fragen, einfach, was kann die Konsequenz sein? Für mich war die Konsequenz erstmal weniger arbeiten. Die anderen arbeiten viel zu viel. Also irgendwas machen die falsch. Ich probiere einfach mal aus, weniger zu arbeiten. Vielleicht wird es dann besser. Und eben, was ich übernehmen kann, das übernehme ich. Wenn ich jetzt ein Geräuschfeld brauche, dann kann ich doch eine Partiturseite von Lachenmann nehmen. Das muss ich nicht nochmal selber schreiben und so weiter. Und kann Kompositionsprogramme einsetzen, die dann natürlich auch lächerlich sind, aber warum soll man nicht auch ein Kompositionsprogramm verwenden, was völlig fehlerhafte barocke Fugen schreibt? Wenn eben das Kratzen hinterm Steg nicht mehr wehtut, dann müssen wir jetzt andere Kaliber auffahren und mal richtig schmerzhafte Satzfehler der alten Musik wieder in Konzertsaal bringen und so weiter, was man da alles machen könnte. Eine Fuge zu komponieren, das war für den Computer bislang absolut unerreichbar. Heute erledigt die Software im Handumdrehen, was Generationen von Komponisten ins Schwitzen gebracht hat. Die Software bietet verschiedene Fugenschemata an und lässt für ihre eigene Fugenkomposition keine Wünsche offen. Wir tippen ein Fugenthema ein. Nun wählen wir per Mausklick Fuge. Im Fugendialog übernehmen wir alle Voreinstellungen und schon hat die Software eine saubere Fuge komponiert. Welchen Begriff auch immer die Entwickler dieser handelsüblichen Kompositionssoftware von einer sauberen Fuge haben, zu fragen bleibt, an welche Zielgruppe richtet sich ein solches Programm? Davon ausgehend, dass sich die Zahl professioneller Fugenlieferanten in Grenzen halten dürfte, wird hier wohl am ehesten auf die Faszination am Delegieren kompositorischer Fertigkeiten oder zumindest Rudimente davon spekuliert. Wir tippen ein Fugenthema ein. So leicht kann's gehen. Dass man solche Tiefpunkte der Musikinformatik durchaus auch im eigentlichen Sinne kreativ nutzen kann, hat Johannes Kreitler Anfang letzten Jahres mit seiner Komposition Charts Music unter Beweis gestellt. Das Stück dauert keine 3 Minuten, ist aber, so Kreitler, das teuerste Musikstück der Welt, der Billion-Dollar-Song zur Wirtschaftskrise. Von Microsoft kam da gerade Anfang 2009 so eine Software raus, bei der man so Melodien eingeben kann und dann irgendwelche Arrangements daraus per Mausklick generieren lassen kann. Und das habe ich halt etwas zweckentfremdet. Ich habe dann halt Melodien aus Aktienkursen generiert, also eben aus den Darstellungen von Aktienkursen. Und dadurch kommt halt zustande, dass so Melodien, die eben gerade damals aktuell zu Hochzeiten der Finanzkrise der Gestalt waren, dass sie halt oben angefangen haben, immer tiefer wurden und jedem Halbton entsprachen halt ein paar Milliarden Verluste und Arbeitsplätze und so weiter. Und das hat in diese völlig harmlose Happy-Ästhetik von dem Kompositionsprogramm wird da halt extrem konterkariert, natürlich durch einen Hintergrund, der sehr ernst ist. Und ich habe auch dann Tote im Irakkrieg und Waffenfirmen, bei denen der Kurs nach oben geht, zeitgleich das alles damit dargestellt. Ich finde dann eigentlich die Frage interessant, ob das neue Musik ist. Und ich glaube, das ist halt auch der Punkt, dass die Definition von neue Musik neu wird. Dass es nicht mehr nur die großen Septen und kleinen Sekunden, also die Dissonanzen sind oder die Kratzgeräusche auf dem Cello, das ist nicht mehr die Definition von neuer Musik, sondern jetzt, glaube ich, geht es in Richtung, dass einfach Konzepte dafür mit ausschlaggebend sind. Wie das, was ich da gemacht habe, mit aus Aktienkursen Melodien machen und die in Samba und Disco-Fox-Arrangements umzusetzen. Das ist keine Provokation der neuen Musik. Die ist auch da gar nicht erstmal der Adressat, sondern das ist halt ein konzeptuelles Kunstwerk mit Musik. Aber insofern würde ich wieder sagen, ist es aber neue Musik. Versucht man, eine Definition dessen zu leisten, was neue Musik sein kann, rührt man unweigerlich an fundamentale Probleme. Was ist musikalisch neu? Lässt sich qua schöpferischer Eigenleistung überhaupt noch etwas genuin Neues komponieren, oder geht es nicht schon längst nur mehr um die findige Variierung von Bestehendem? Insoweit resultiert im Grunde aus jeder Klangverbindung die Frage nach dem Eigenen und dem Fremden. Was ist Allgemeingut, was geistiges Eigentum, wann wird aus dem Idiom ein Zitat? Johannes Kreitler hat sich diesen Fragen in einer Arbeit gestellt, die im Grenzbereich zwischen Musik und Aktionskunst angesiedelt ist. Product Placements ist der Titel, Akteure und Requisiten sind ein Komponist, ein 33-sekündiges Stück, ein Lastwagen voller Papier und die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, kurz GEMA. Also ich bin erstmal da versehentlich fast auch Aktionskünstler geworden. Also ich habe diese Aktion bei der GEMA gemacht, dass ich ein Stück komponiert habe mit über 70.000 Fremdanteilen in 33 Sekunden. Ich habe schon früher ein Stück mal gemacht, wo 9.000 Soundfiles vorkommen. Und erst irgendwann kam mir dann auch die Idee, dass es eigentlich auch urheberrechtlich eigentlich brisant ist. Und das fällt jetzt gerade halt auch in der Zeit, wo das politisch auf der Tagesordnung steht. Und da könnte man jetzt eigentlich daraus mal so ein Happening machen. Das war eine willkürliche Zahl, die 70.200 Fremdanteile. Beziehungsweise habe ich die Zahl danach ausgesucht, weil ich wollte eben dann auch 70.200 Formulare bei der GEMA einreichen. Das konnte ich halt gerade noch selber bewältigen, so viele Formulare zu produzieren und per Lastwagen da vorzufahren. Und das habe ich einfach gemacht. Das stand jetzt als nächstes an, sozusagen, aus der Konsequenz der früheren Arbeiten. Und dann war das eine relativ spektakuläre Aktion. "70.200 Fremdanteile in 33 Sekunden. Johannes Kreitlers Stück Product Placements verweist bei aller Ironie auf einen untragbaren Zustand. Denn letztlich behindern die gängigen Direktiven des Urheberrechts die Entwicklung einer Kunst, die mit den Potenzialen gegenwärtiger Medien umzugehen sucht. Zumal Kreitlers eigene Arbeit wird vor dem Hintergrund einer juristischen Praxis, die das Kopieren als Kulturtechnik untersagt, in letzter Konsequenz kriminalisiert. Ums Kopieren und um die vertrackte Definition schöpferischer Eigentumsverhältnisse geht es auch in Kreitlers Stück Fremdarbeit, das im November 2009 in Berlin uraufgeführt wurde. Also ein Stück kompositorische Aktionskunst ist jetzt zum Beispiel das Stück Fremdarbeit, was ich durchgeführt habe, wo ich einen chinesischen Auftragskomponisten gesucht habe und den im Internet gefunden habe. Und als zweites auch noch einen indischen Programmierer herangeholt habe und die ich beide damit beauftragt habe, Stilkopien meiner eigenen Musik herzustellen. Ich habe denen einfach Stücke, also richtig komponierte Stücke von mir gegeben und das sollten die jetzt wiederum plagiieren gewissermaßen. Ich habe eine neue Besetzung vorgegeben und bestimmte Dauern und da sollten die dann Stücke herstellen. Und das ist einerseits eine konzeptuelle Idee, aber es kam dabei auch wirklich eine Musik raus, die ich auch ziemlich gut fand, also überraschend gut. Das war gar nicht so trashig, wie ich es erst gedacht habe. Neben dem Aspekt von Autorschaft und geistigem Eigentum thematisiert Kreidlers Fremdarbeit natürlich auch die neoliberale Praxis des sogenannten Outsourcings von Arbeitsplätzen an kostengünstigere Standorte zum Zweck der Profitmaximierung. Kreidler überführt diese Mechanismen in ein eher unübliches Feld, in das der Kunst. Als Arbeitgeber bleibt er dennoch konsequent. Die versöhnliche Geste bleibt aus, ganz wie in der ökonomischen Realität. Folgerichtig hat Kreidler das fertige Stück seinen Fremdarbeitern abgekauft, sodass das gesamte Werk rechtlich sein alleiniges Eigentum ist und, wie das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz es vorsieht, durch die GEMA weiterverwertet wird. Das war wirklich Ausbeutung, was ich da betrieben habe, weil ich selber für den Kompositionsauftrag 1500 Euro bekommen habe und mich selber hat jetzt das Stück hat ungefähr $300 gekostet an Bezahlung für meine Angestellten. Und ich selber sahen da sozusagen ab, genauso wie das eben andernorts auch betrieben wird. Also das Keyboard, das da verwendet wurde, war auch made in China und wurde da wahrscheinlich auch viel billiger hergestellt, als es hierzulande verkauft wird. Ich sehe das nicht als unangenehm moralisierend. Das ist einfach ein unguter Zustand und der soll, wollte ich auch mal in der Kunst zum Ausdruck bringen. Also ich glaube grundsätzlich, dass die Lautsprecher unverzichtbar werden im Konzertsaal, weil erstmal die allermeiste Musik, die wir sonst hören, hören wir aus dem Lautsprecher. Und ich glaube, wenn man sich davon nicht einfach nur abgrenzen will und dem immer das so noch so das edle Live-Spiel dagegen halten will, sondern wenn man sich einfach mit dieser Realität beschäftigen will, dann sind es wirklich klanglich einfach mal die Lautsprecher im Konzertsaal. Und dann kommt natürlich auch alles da mit rein, was eben aus Lautsprechern so erklingt. Also ich glaube, die Tendenz, die geht dahin. Man hat einfach immer noch mehr Technik um sich herum und kann mittlerweile überall Musik aus seinem Handy raushören und so. Und es gibt da auch ein großes Bedürfnis danach, glaube ich, dass das eben auch in der Kunst reflektiert wird und man nicht einfach nur als Gegensatz dazu dann schöne Cello-Töne dann hören will. Ich glaube, das Bewusstsein dafür und das Bedürfnis danach, das wird noch immer stärker. Johannes Kreidler zählt mit seinen 29 Jahren zur jüngsten Komponistengeneration und steht in dieser Altersgruppe mit seinen Ideen und Konzepten nicht allein. Der gesellschaftlichen Absonderung der zeitgenössischen Kunstmusik überdrüssig geworden, verliert eine immer größere Zahl junger Komponisten das Interesse daran, tradierte Klang- und Formentwürfe zu zementieren und sucht stattdessen nach Wegen, mit den Potenzialen eines gegenwärtigen, diesseitigen Materialstands zu arbeiten. Immer vernehmbarer wird ein Komponieren, das auf die Veränderungen von Produktion, Verbreitung und Wahrnehmung von Musik reagiert, statt in einem weltflüchtigen Reservat einer Praxis ohne praktische Funktion nachzugehen. Ich würde da jetzt gar nicht so sehr nur den Zeigefinger heben und den Leuten vorwerfen, die haben sich halt da eingenistet in ihre Isolation. Da gab es ganz viel zu tun und da gab es viele tolle Stücke, die so entstanden sind. Und es ist jetzt so allmählich, kehrt da aber, denke ich, ein Wandel ein, der jetzt aber auch sein muss. Und ich glaube, dass eben da auch wiederum ganz äußerlich eben Dinge wie die Computer das eben erst richtig in Gang bringen. Vielleicht ein Gefühl, was schon ein bisschen länger besteht, aber es muss dann einfach auch Alternativen geben. Und die tauchen jetzt einfach auf. Bis jene Alternativen im Konzertsaal nicht mehr als Exotismen oder Bizarrerien wahrgenommen werden, wird nach jahrzehntelanger Konditionierung durch skrupulöse Klangrecherchen vermutlich noch einige Zeit ins Land gehen. Gegenwärtig sind die Probleme noch offenkundig, die es bereitet, den Einsatz von Remixes oder musikalischen Readymades als mögliches kompositorisches Konzept anzuerkennen. Das verschämte Kichern des Publikums, mit dem gemeinhin die Demarkation zwischen Zugehörigem und Fremdkörper artikuliert wird, bleibt noch nicht aus. Mit dem Problem habe ich ziemlich zu kämpfen, also dass die Leute sofort eigentlich anfangen zu lachen, wenn da halt mal erst das Cello spielt und dann kommt da Popmusik dazu. Und ich weiß noch nicht, ob das kompositorisch noch anders gemacht werden muss, damit nicht einfach nur dieser vordergründige Effekt entsteht, ach ja, der Trash, der jetzt hier zusammen mit dem edlen Cello kommt, oder ob das doch eine Frage der Zeit ist, dass man da eine andere Hörhaltung gewinnt. Oh. Amen. Thank you. Thank you. Ein Ausschnitt aus Johannes Kreidlers Komposition In Hyper Intervals aus dem Jahr 2008. Neue Musik, so formuliert es Kreidlers ehemaliger Kompositionslehrer Matthias Sparlinger, darf, sofern sie ihren Namen verdient, nicht hinter das einmal erreichte Reflexionsniveau zurücktreten. Und ebenso wenig, so könnte man hinzufügen, darf sie die Reflexion aussetzen, indem sie sich zugunsten einer behaglichen Selbstreferenz vor der Realität verschließt. Johannes Kreidler wendet sich nachdrücklich gegen diese Form ästhetischer Isolation mit einer Musik, die ganz ausdrücklich real verlinkt ist, die Bezüge zur gegenwärtigen Lebenswelt beansprucht, anstatt sie zu fliehen, mit einem zeitgemäßen, kritischen Komponieren. Also ich glaube, dass es in der neuen Musik mehr hingeht zu Konzeptualismus, weil die Klänge doch ziemlich ausdifferenziert sind und man dessen auch müde ist und die Selbstdefinition der neuen Musik deshalb auch abhanden kommt und deshalb auch ein Stück für eine Punkband kann neue Musik sein, wenn da einfach ein Konzept drinsteckt, was das Ganze eben zu einem relevanten Kunstwerk macht. Und das heißt aber eben, dass irgendwie Gehalte wichtiger werden oder dass da Konzepte dazukommen. Und was sind das jetzt für Konzepte? Und für mich sind es dann eben gerade auch wirklich politische Themen, die ich versuche da einzubringen, weil mir das auf dem Herzen liegt und weil wir jetzt auch wieder eine Zeit haben, die politisch nicht so vor sich hin dämmert, sondern wo es Themen gibt, die mich wirklich betreffen und von denen ich mich nicht abkehren möchte beim Komponieren. Der Komponist Johannes Kreidler, ihn stellte Michael Repan in Cluster vor.